nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Herzlich willkommen bei Coast to Coast. Am Mikrofon Franz Hahnemann und Adrian Bahne. Gerade gehört ein Ausschnitt aus dem vierten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Und das ist ein ziemlich guter Einstieg in die Sendung, denn heute gibt es keine Rapmusik, keine elektronische Musik, kein Reggae, dafür aber klassische Musik, moderne klassische Musik, auch klasse Rockmusik und ganz abgefreakte Psychedelic-Musik auch, wenn ihr das denn so bezeichnen wollt. Wir fangen an mit Giorgi Ligeti und da hören wir ein Lied, das am Cembalo gespielt wird, der Hungarian Rock. Mehr darüber nachher. Thank you. Der Hungarian Rock von Györgyi Ligeti. Gespielt von Elisabeth Schojnacka am Cembalo. Györgyi Ligeti wurde 1923 im heutigen Rumänien geboren. Er ist Jude und wurde von den Faschisten dann daran gehindert, dass er Naturwissenschaften studieren durfte. Seine Verwandten, sprich sein Bruder und sein Vater, starben in Konzentrationslagern. Seine Mutter überlebte Auschwitz und er überlebte den Arbeitsdienst in der ungarischen Armee. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er dann studieren, und zwar hat er Komposition in Budapest studiert, ist dann 1956 nach Wien geflohen und somit seit 1967 Österreicher. Und in den 70er und 80er Jahren war er Musikprofessor in Hamburg. Der Hungarian Rock ist aus dem Jahr 1978 und er ist entstanden aus Diskussionen mit seinen Studenten. Und ihr habt das am Anfang gehört, das Stück beruht wirklich auf verrückten Takten. Und zwar spielt die rechte Hand einen 9-Achtel-Takt, während die linke Hand am Cembalo einen 2+2+3+2-Achtel-Art-Rhythmus der Karibik spielt. Ein sehr interessantes Stück. Ja, und weiter geht es mit George Crumb, der ganz im Gegensatz zu Györgyi Ligeti einen ungehinderten Werdegang hatte, der also frei studieren konnte, denn er kommt aus den Vereinigten Staaten, wurde 1929 in Charleston in West Virginia geboren und gilt heute als einer der wichtigsten und innovativsten Neuerer der amerikanischen Musik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hat auch einen Doktortitel, Professur an der Universität von Pennsylvania in Philadelphia, hat zahlreiche Preise erhalten, ist zum Beispiel Ehrenmitglied der Deutschen Akademie der Künste. Und wir hören ein Stück, einen Ausschnitt aus dem Stück Vox Balene, die Stimme des Wales, Voice of the Whale von 1971. Das Stück ist für Flöte, Violoncello und ein teilweise präpariertes Klavier. Thank you. George Crumb mit einem Ausschnitt aus Vox Baleine, Voice of the Whale aus dem Jahre 1971. Die Instrumente, die wir gehört haben, waren Flöte, Violoncello und Klavier. Und gespielt haben an den Instrumenten Nathalie Schwabe an der Flöte, Uta Zenke, Violoncello und Jan-Philipp Schulze, Klavier. Gehört haben wir einen Radiomitschnitt von den Kollegen des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2004. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland, hier oben in Ostfriesland. Und weiter geht es mit Pink Floyd, und zwar einem ziemlich frühen Stück aus der wilden Anfangszeit der Band, in der die Bandmitglieder Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour und Richard Wright noch ordentlich experimentiert haben. Es stammt aus dem Jahr 1967 aus dem Album Relics, der Interstellar Overdrive. We'll be right back. Genau, wenn ihr über mehr als ein kleines Mono-Küchenradio verfügt, dann habt ihr gerade Pink Floyd in Stereo gehört. Denn es läuft Coast to Coast auf Radio Ostfriesland, heute mit einer etwas anderen Sendung für die besonders aufgeschlossenen Ohren. Oh, it's my turn again. Es kommt Edvard Grieg, ein norwegischer Komponist. Und ziemlich berühmt von ihm ist die Vertonung des Gedichtes Peer Gynt von Henrik Ibsen. Edvard Grieg wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren und hat 1875-76 dieses Gedicht vertont. Daraus hören wir einen Ausschnitt, sehr bekannt, In the Hall of the Mountain King mit den Ambrosian Singers der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Neville Marina. Im direkten Anschluss gibt es dann eine Version von demselben Thema, die 120 Jahre jünger ist. Und zwar von dem Ex-Deep Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore. Der hat mit seiner Band Rainbow auf dem Album Stranger in Us All seine Version, die Hall of the Mountain King heißt, vorgestellt. Der nächste Künstler, den wir euch vorstellen, ist der 1922 in Rumänien geborene und griechische Staatsbürger Yannis Yannakis. Er studierte Ingenieurwissenschaften und war im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpfer gegen die Faschisten, hat ein Auge verloren und wurde im Jahre 1945 zum Tode verurteilt, konnte aber 1947 fliehen und ist nach Frankreich gegangen. Dort war er Mitglied im Team des berühmten Architekten Le Corbusier und hat dann Komposition studiert und ist seit 1965 französischer Staatsbürger. Und seine Kompositionen sind sehr von der Mathematik bestimmt und sind sehr technisch konstruiert. Und er ist dann am 4. Februar 2001 in Paris verstorben. Von eben diesem Yannis Yannakis hören wir das Stück Tracé, auf Deutsch Spuren. Das entstand 1987, ist eine dreiteilige Komposition mit vielschichtigen Rhythmen und Klangbewegungen in den verschiedenen Instrumentengruppen im Orchester, gespielt vom Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung von Arturo Tamayo. Tracé, zu Deutsch Spuren, Yannis Xenakis, 1987. Und weiter geht es wieder mit Giorgi Ligeti, von dem wir schon am Anfang ein Stück gehört haben. Jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der Oper Le Grand Macabre von 1977. Und zwar ist das eine Bearbeitung der ursprünglich drei Arien des Geheimpolizeichefs aus der Oper. Hier 1991 uminstrumentiert für Trompete und Kammerorchester. Gespielt von Peter Masseur an der Trompete und dem Asco-Ensemble unter Leitung von Rombert de Leuve. Das war wieder Giorgi Ligeti. Jetzt ist er auch vorbei. Und ich sage euch, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und wenn ihr Infos zur Sendung haben wollt, die Sendung nochmal anhören als MP3, dann checkt www.coastradio.de. Wir freuen uns auch, wenn uns lokale Künstler hier aus Ostfriesland und der Umgebung kontaktieren und Demo-Material rumschicken, dass wir sie vorstellen können. Haben wir ja schon ein paar Mal machen können und das ist sehr schön. Und jetzt gibt es Infos zu ein paar Partys, die in nächster Zeit stattfinden. Und zwar schon übermorgen am Freitag, dem 31.03. im Spunk in Emden, dem Verein für Spaß und Kultur. Da gibt es, naja, bestimmt auch Spaß. Auf jeden Fall harte Beats und rollende Basslines. Es findet wieder Bad Rhythm statt. Auf dem Flyer steht, fluffig wird's woanders. Also ihr wisst, was kommt. Oldschool Jungle Drum and Bass von den DJs Puls09, Yoda und Syntax am Freitag im Spunk. Und nächsten Freitag im Madison in Emden findet die nächste Mad Dancehall Veranstaltung statt. Das heißt Reggae, Raga, Dub, Dancehall Musik, Conscious Sound System Musik am 7.04. Freitag nächste Woche im Madison in Emden. Und ich habe ein paar alte Freunde eingeladen. Mixmaster Zang von der Original Crime Production, High Stepper aus Leipzig von den Basement Rockers und DJ Sensuman aus Freiberg, der auf Deutsch mit feinen conscious deutschen Lyrics das Ganze unterstützen wird. Wir hören jetzt von Conlon Nancarro, der Amerikaner ist und mittlerweile schon verstorben, zwei Stücke. Und zwar der durfte auf jeden Fall nicht, dem wurden die Passrechte entzogen, wegen angeblich kommunistischer Umtriebe. Und er ist dann nach Mexiko geflüchtet und blieb dort bis zu seinem Tod eigentlich total unbekannt. Und er war enttäuscht von den mangelhaften Aufführungen seiner frühen Werke und vom offiziellen Kulturbetrieb. Und er hat irgendwann das sogenannte Player-Piano entdeckt. Das ist ein automatisches Klavier, das mit Papierrollen funktioniert. Und ja, er hat die über Jahrzehnte dann gestanzt, diese Papierrollen, und seine Musik sozusagen im Verborgenen geschaffen. Und die wurden erst nach 1980 entdeckt und wurden dann von vielen Musikern als die Entdeckung gepriesen. Und zum Beispiel sagt Ligeti, den wir heute ja schon zweimal gehört haben, dass Nancarros Musik die größte Entdeckung seit Webern und Ives ist, etwas Großes und Wichtiges für die ganze Musikgeschichte. Wir hören jetzt zwei seiner Studien, und zwar die Study for Player Piano Number 15 und die Number 6. Die erste ist eine Transkription für zwei Klaviere und die zweite hören wir in einer Fassung für Ensemble mit dem Ensemble Modern unter Leitung Franck Olu. Doch jetzt zuerst Helena Bugalow und Amy Williams am Klavier. Thank you. Das waren zwei Pianostücke von Conlon Nancarrow, einem US-Amerikaner, der zum Beispiel auch im Spanischen Bürgerkrieg gegen Francos Faschisten gekämpft hat. Ja, die Sendung ist ja zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, hoffentlich hat es euch so gut gefallen wie uns. An Moderation und Technik heute, wie immer, Adrian und Franz. Und Musik und Redaktion, heute verantwortlich Karl Bahne. Herzlichen Dank. Ja. Respekt. An der Sendeaufsicht sitzt der Peter. Wie gesagt, ihr hört Coast to Coast und wir hören uns wieder in 14 Tagen.